WDR 5. Neugier genügt. Wie ist das eigentlich, wenn man morgens aufwacht? Dann ist einem doch meistens nicht so danach, nicht? Wonach? Na, ich meine überhaupt, so munter zu sein, fröhlich zu sein. Das ist auch nicht eine Mentalitätssache. Ich fühle mich morgens immer ganz wohl, weil ich stehe erst um 1 Uhr auf. Ach so, ja, früher habe ich mal gesagt, hier vor ein paar Jahren. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten. Ich habe böse Briefe von Studenten bekommen. Berechtigt. Ja, sicher. Hätte ich Ihnen auch reingeschrieben. Nee, wirklich? Na klar, recht hat er, der Otto Walkes. Das war ganz schön grenzwertig, was sich Radiolegende Klaus-Jürgen Haller damals geleistet hat. Uns Studentinnen und Studenten öffentlich um 12.05 Uhr, als das WDR 2 Mittagsmagazin begann, mit Guten Morgen zu begrüßen. Versuchen Sie mal im Büro zu sagen, nö, ich hatte jetzt heute Morgen wirklich keine Lust aufzustehen. Da fällt dann doch vielen die Kinnlade runter und man kann sich zu allen möglichen Exzessen bekennen oder zu allen möglichen Lustlosigkeiten, aber sobald das Thema Schlaf ins Spiel kommt, runzeln die Leute die Stirn. Schlafen, meint die Taz-Journalistin Stefanie Grimm aus Berlin, schlafen hat einfach keinen guten Ruf in der Öffentlichkeit. Was sie ändern wollte, indem sie ihm gleich ein ganzes Buch gewidmet hat mit dem Titel »Schlaf doch, wie ihr wollt. Die wertvollsten Stunden des Tages und wie wir sie zurückerobern.« Machen wir uns nichts vor. Die Menschen, die morgens um 7 oder spätestens 7:30 auf der Büromatte stehen und dann auch noch gut gelaunt sind, das sind doch die Gewinner des Tages, oder? Lerchen gelten als belastbar, fleißig und effizient. Wir hängen auch mental einfach noch im Agrarzeitalter fest, wo derjenige vielleicht wirklich einen Vorteil hatte, der morgens um 6 auf dem Feld stand, statt dem, der dann erst am mittags ankam. Vor Jahren zog ich nichtsahnend in ein Lerchenhaus. Sehr schnell beschloss ich, meine Rollläden abends nicht mehr herunterzulassen, damit die Nachbarn, die frühmorgens flötend aus dem Haus gingen, nicht mitbekamen, dass ich noch selig schlummernd in den Federn lag. Inzwischen stehe ich zu meinen Schlafgewohnheiten. Der frühe Vogel kann mich mal. Ich bin eine Nachteule, eine Nachtigall durch und durch. Obwohl ich natürlich weiß, dass spätes Aufstehen bei der Durchschnittsbevölkerung keinen guten Ruf hat. Wir gelten als Schlafmützen oder Schnarchnasen, als lahm, gelegentlich auch als arbeitsscheu oder gar als faul. Wobei Eulen gar nicht zwangsläufig länger schlafen müssen als Lerchen, sie gehen einfach nur später ins Bett. Wir wissen mittlerweile, dass der genetische Einfluss auf unser Schlafverhalten sehr groß ist. Wir kennen mittlerweile gewisse Gene, die nennen sich Uhrengene. Und diese Gene legen tatsächlich fest, ob wir lieber früh aufstehen oder spät aufstehen und ob wir lieber lang oder kurz schlafen. Was für eine beruhigende Aussage aus berufenem Munde. Peter Young ist Professor für Schlafmedizin am Universitätsklinikum Münster. Und andererseits gibt es auch Gene, die tatsächlich unsere Schlafdauer wahrscheinlich regeln. Also das heißt der Lang- oder Kurzschläfer. Und es ist eindeutig so, die Lerche kann genauso Langschläfer sein und die Eule kann genauso Kurzschläfer sein. Was sich übrigens schon im frühen Kindesalter zeigt, wenn die Kleinen morgens um 5:30 an der Bettdecke von Mama und Papa zerren oder wenn sie um 8 noch selig im eigenen Bettchen schlummern. Zugegeben, für Nachbarschaft und Arbeitswelt habe ich die, sagen wir mal, ungünstigste Kombination erwischt. Denn ich bin eine langschlafende Nachtigall. Aber ich habe das große Glück, einen Beruf auszuüben, der zu meinen Schlafgewohnheiten passt. Ob ich mittags, nachmittags oder am späten Abend schreibe, darf ich selbst entscheiden. Der klassische Bäcker, der morgens um 4 aufsteht und der dann mittags fertig ist, das ist tatsächlich für eine sogenannte Eule immer wieder ein täglich wiederkehrender Konflikt, der häufig dazu führt, dass diese Berufe dann auch irgendwann für diese Menschen unerträglich werden. Die Lerche in Berufen, wo sie abends und spätabends und nachts gefordert wird, wird auch dort einfach ihre Schwierigkeiten haben, dauerhaft Freude an diesem Beruf zu finden. Zum Beispiel als DJ oder als Gastronom. Der gelernte Koch Andreas Gebauer hat sich deshalb gegen ein Restaurant entschieden und eröffnete lieber ein Café. Wenn die ersten Gäste morgens gegen 8 in seinen kleinen Traum ins Petit Rêve zum Frühstück kommen, ist er schon seit knapp 3 Stunden auf den Beinen. Ich stehe jeden Morgen zwischen 5.10 Uhr und 5.15 Uhr auf. Das frühe Aufstehen fällt mir überhaupt nicht schwer. Soweit ich mich zurückerinnern kann, bin ich immer schon ein Frühaufsteher gewesen. Vor allen Dingen im Sommer. Da ist es bei mir ganz extrem, weil irgendwie habe ich da auch Angst, dass ich zu viel vom Tag verliere, wenn ich zu lange schlafe. Ich bin ein ziemlicher Kurzschläfer, ja. So wie Maggie Thatcher. Sleep is for wimps, soll die eiserne Lady gesagt haben. Schlafen ist was für Weicheier. Sie kam angeblich mit 4 Stunden Bettruhe aus. Als Helmut Kohl noch Kanzler war, soll er nur 1 Stunde mehr gebraucht haben. Und Rainer Werner Fassbinder, der Regisseur, soll nächtelang durchgemacht haben. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Er starb mit 37 Jahren, wofür sein chronisches Schlafdefizit sicher nicht allein verantwortlich war. Zum Glück gibt es aber auch berühmte Schlafmützen. Putin hin oder her. Es ist bekannt, dass der Kreml-Chef erst mittags seine Amtsgeschäfte aufnimmt. Und Albert Einstein erklärte offen und ehrlich, dass er regelmäßig und mindestens 10 Stunden Schlaf brauche. Frühbesprechung nennt sich das. Manchmal fängt das schon um 6.45 Uhr an. Und manchmal gibt es so Fortbildungen sogar um 7:15 bis 7:30, eine Dreiviertelstunde. Und das war natürlich für mich die Hölle. Zuhören geht ja noch vielleicht, dann muss man ja nicht viel machen bei so einer Fortbildung, aber selber referieren um 6.45 Uhr, dann brauche ich gar nicht ins Bett gehen eigentlich als Nachtmensch. Als Eule oder Nachtigall hat sich Tusal Mughul sicher nicht den passenden Beruf ausgesucht. Doch der Anästhesist ist parallel auch Schauspieler, Regisseur und Theaterautor. Seit jetzt ungefähr 2 Jahren arbeite ich viel mehr zu Hause und recherchiere für meine Stücke und merke auch, dass ich das am Anfang total geliebt habe, dieses Spätaufstehen zu frühstücken und in Ruhe den Tag anzugehen. Aber ich merke auch, die Zeit läuft mir weg und irgendwie dieser Rhythmus, den ich jahrelang im Krankenhaus hatte, dieses frühe Aufstehen und dann arbeiten und vieles so vor 12 noch wegschaffen, was so anliegt, das war schon sehr effektiv und der frühe Wurm kam mich mal. Aber ich finde trotzdem, ach, irgendwas ist auch da dran. Weshalb der schauspielernde Mediziner und Nachtmensch für sich einen Kompromiss gefunden hat. Stand er früher an klinikfreien Tagen erst um 10 auf, schafft er es jetzt, ab 8 am PC zu sitzen, um an seinen Stücken zu schreiben. Die Natur schenkt uns nämlich kleine Puffer. Unsere Uhrengene lassen sich ein wenig nach vorn oder nach hinten verschieben. Maximal 2 Stunden. Kompliziert für Körper und Geist wird es erst, wenn Menschen ständig zu anderen Zeiten schlafen, weil es der Beruf von ihnen verlangt. Schichtarbeiter zum Beispiel, Altenpflegerinnen und Pfleger, Krankenschwestern, Busfahrer, Lokomotivführer, Piloten, Ärzte, die Polizei, die Feuerwehr. Man weiß aber jetzt, Schichtarbeit ist ein klarer Risikofaktor, zum Beispiel für Krebserkrankungen. Es gibt sehr gute Untersuchungen, dass es da eine Häufung gibt. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel die chronischen Ein- und Durchschlafstunden eben auf dem Boden von Schichtarbeit Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern. Das heißt, wir haben doch mittlerweile auch aus der Wissenschaft ganz gute Hinweise, dass eben die Berücksichtigung von Schlaf als gesundheitserhaltendem Faktor ganz wichtig ist. Der Chemiekonzern BASF hat deshalb Ruheräume für seine Belegschaft eingerichtet, ebenso der Heizungsfabrikant Weiland und das Berliner Staatsballett. Der ständige Wechsel zwischen späten Auftritten und frühen Proben drohte die hohe Leistung des Ensembles zu gefährden. Sag ich doch, Schlaf tut gut, auch wenn er kein gutes Image in der Gesellschaft hat, nicht einmal ein cooles. Leute drehen ja an allen möglichen Stellschrauben, um ihr Leben so zu optimieren. Denken, oh, ich muss mehr Sport machen, oh, ich muss mich besser ernähren, ich muss dies, ich muss das, um irgendwie runterzukommen und so. Aber es ist eigentlich für mich schon erstaunlich gewesen, wie viele ihren Schlaf wirklich nicht so richtig auf dem Schirm haben, so als Faktor für die Lebensqualität. Und stattdessen lieber versuchen, ihn zu optimieren, wie ein Computerprogramm, das immer bessere Ergebnisse bringen soll, in immer kürzerer Zeit. Doch der Schlaf ist ein Geschenk der Natur und keine Maschine. Wir können nur überleben, wenn wir auch genug schlafen. Und wir wissen, dass tatsächlich Schlafentzug auch bei Amnesty International auf der Skala der Foltermethoden nach wie vor ganz oben steht, weil wir wissen, dass tatsächlich körperlich wie psychisch schwere Symptome bei langfristigem Schlafentzug entstehen. Langfristiger Schlafentzug gilt so ab 3 Nächte nicht geschlafen. Zuerst schwächelt das Gehirn. Wir werden unkonzentriert, fühlen uns überfordert, reagieren gereizt. Dann meldet sich auch der Körper. Schwitzattacken, Herz-Kreislauf-Fehlverhalten, das heißt ganz schneller Herzschlag, hoher Blutdruck sind erstmal die körperlichen Symptome und psychisch sind schwere Depressionen, auch tatsächlich Wahnvorstellungen. Also für Psyche und Körper ist es ganz wichtig, dass Schlaf stattfindet. Die alten Griechen irrten also, weil sie den Schlaf fürchteten. Hypnos, der Gott des Schlafes, und Thanatos, der Gott des Todes, waren Brüder. Wer schlafe, glaubten sie, stehe mit einem Bein im Grab. Was völliger Unsinn ist. Zwar sind unsere Körperfunktionen im Ruhemodus, aber unser Bewusstsein bleibt lebendig, auch wenn wir in Morpheus' Armen schlummern. Anders als die alten Griechen fürchten die Menschen von heute nicht den Schlaf, sondern die Schlaflosigkeit. Wenn uns das Grübeln gefangen hält und uns die Nacht endlos erscheint und wir ihn zwanghaft herbeisehnen. Doch der Schlaf ist ein scheues Reh, das sich nicht zwingen lässt. Er kommt erst, wenn er spürt, dass wir nichts von ihm fordern. Und bleibt dann, wenn alles gut geht, 7 bis 8 Stunden bei uns. Wobei auch 5 Stunden noch im Normbereich sind, ebenso wie 11 Stunden, beruhigt der Schlafmediziner Peter Young. Auch das Nachschlafen von 12, 13 Stunden am Wochenende sei völlig normal nach hektischen Arbeitstagen. Nur das Vorschlafen sei nicht möglich. Das kann man leider nicht. Man kann halt ausgeschlafen sein, das geht schon. Und wenn man ausgeschlafen hat, hat man eine etwas bessere Toleranz, eben auch für kurze Zeit eine Schlafschuld einzugehen. Dann schafft man es besser, mal die nächste Nacht länger wach zu bleiben, vielleicht auch 2 Nächte, aber dann ist meistens Schluss. Ausschlafen. Davon können junge Eltern nur träumen. Sie gelten oft als hochverschuldet, was ihr sogenanntes Schlafkonto anbelangt, weil sie, wie es medizinisch heißt, chronisch unterschlafen sind. Wie übrigens auch Jugendliche. Im Rückblick kann ich nur staunen, wie ich meine Schulzeit überstanden habe. Noch dazu als Fahrschülerin, die jeden Morgen um 7.05 Uhr auf den Bus warten musste. Aber ab einem gewissen Alter waren wir morgens alle kaputt und übermüdet. Ja, weil die eben altersmäßig genau in dieser Phase sind, wo diese verspätete Ausstoßung von Melatonin, also des Schlafhormons, stattfindet, damit das Schlaffenster sich nach hinten verschiebt. Und das ist allen Eltern, die pubertierenden Kinder haben, bekannt, dass die eigenen Kinder in dem Alter durchaus etwas später ins Bett gehen wollen. Wilfried Bock ist Direktor des Dalton-Gymnasiums in Alsdorf, der ersten Schule in Nordrhein-Westfalen, die im Frühjahr 2016 die Gleitzeit einführte. Oberstufenschüler dürfen wählen, ob sie zur ersten Stunde um 8 kommen und selbstständig lernen oder erst um 9, wenn der reguläre Unterricht beginnt. Ich schlafe lieber morgens, weil ich habe so viele Freistunden, dass ich die dann später nutzen kann. Also ich nutze meinen Schlaf dann. Ja, es drückt auf die Motivation, wenn die Kinder müde sind. Es macht einfach mehr Spaß, wenn auch mehr mitmachen als 3 Leute und du einfach in irgendeiner Form wirklich unterrichten kannst und nicht aufwecken musst. Ne? In schlaftrunkene, gähnende Gesichter zu gucken, macht auch den Lehrern keinen Spaß. Gefühlt so etwa die Hälfte der Schüler kommen morgens um 8 Uhr und arbeiten dann. Eine ganze Reihe Schüler trudeln dann im Laufe der ersten Stunde ein und setzen sich dazu. Und beginnen dann mit ihrem Arbeitsrhythmus. Die Lehrer können ja auch dann zum Teil später kommen, denn wir haben ja nicht alle Schüler da. Und insoweit hat das auch noch einen Vorteil für das Personal. Nach der Pubertät pendelt sich die genetische Veranlagung wieder ein. Aber in der Pubertät kommen Jugendliche rund 2 Stunden später zur Ruhe, weil das Schlafhormon Melatonin später ausgeschüttet wird, wodurch wichtige Schlafphasen nach hinten verlagert und rüde unterbrochen werden, wenn der Wecker klingelt. Es geht vor allem um den REM-Schlaf. REM für Rapid Eye Movement, weil sich die Augen hektisch hin und her bewegen. Einige Forscher gehen davon aus, dass in dieser Phase das Gehirn überflüssige Informationen löscht, um sich vor Überlastung zu schützen. Andere glauben, dass in der REM-Phase emotionale Eindrücke verarbeitet werden. So oder so. Die REM-Phase ist so etwas wie ein Gefühls- und Gedankenfilter. Wird man in dieser Phase geweckt, ist man in der Regel übellaunig und unkonzentriert. Was übrigens nicht nur für Jugendliche gilt, sondern für uns alle, wenn wir unseren natürlichen Puffer von 2 Stunden überzogen und die Nacht zum Tage gemacht haben. Die Ausprägung ist extremer, wenn die Möglichkeit da ist, den Tag künstlich zu verlängern mit elektrischem Licht. Die Schlafforschung geht immer von der Glühbirne als der großen Zäsur aus, was sie sicher auch war. Eine ebenso große Zäsur ist eigentlich doch auch das, was wir im Moment erleben, dass halt Kommunikationsmöglichkeiten plötzlich rund um die Uhr da sind. Und heute mit diesen ganzen Daddelgeräten, die dann eben auch noch mit ihren Bildschirmen das Licht ausstrahlen, dieses blaue Licht, was das Melatonin sozusagen ausbremst, also das Schlafhormon. Während des Schreibens an ihrem Buch machte Stefanie Grimm ein Experiment. Sie zog für 4 Wochen auf einen Campingplatz am Rande Berlins. Das habe ich im September gemacht, also da waren jetzt auch die Tage nicht mehr so übermäßig lang wie im Hochsommer. Da wurde es dann auch abends um 8 dunkel und erst morgens um 7 hell. Und habe dann einfach von da aus mein normales Arbeitsleben gelebt, habe mir dann aber abends das elektrische Licht verboten. Also manchmal war ich dann auch erst 22:30 auf dem Zeltplatz, aber dann war halt auch duster. Also dann war es dunkel und dann musste ich doch erstaunt feststellen, dass ich auch nach einer halben Stunde müde war, was mir halt zu Hause nicht passiert, wenn ich um 11 nach Hause komme. Wenn ich glauben will, welche Wirkung blaues Licht hat, der gucke eine Zeit lang in den blauen Himmel. Blau macht wach. Wenn er denn blau ist. Im Herbst und im Winter ist er oft eine schwere graue Decke, die alles niederdrückt. Unseren Elan, unsere Stimmung. In der dunklen Jahreszeit kann mich der frühe Vogel erst recht. Man weiß, dass etwa um eine halbe bis eine Dreiviertelstunde tatsächlich saisonale Zunahme an Schläfrigkeit besteht. Würde sonst aber auch bedeuten, dass ja in sehr nördlichen Regionen die Menschen im Winter irgendwie dann 14, 15 Stunden schlafen müssten. Das ist durchaus nicht so. Wie gesagt, etwa eine halbe Stunde verändert ist unser Schlafwachverhalten. Gegen den Winterblues helfen Mittagsspaziergänge, um sich eine Mütze voll Licht zu gönnen oder eine Mütze voll Schlaf bei einem Nickerchen. Also minimal 20 Minuten empfehle ich und maximal 30 bis 40 Minuten. Irina Iwachkowiec ist Expertin für den Kurzschlaf. Die schlanke Frau mit den langen blonden Haaren ist Weißrussin, lebt aber schon seit vielen Jahren in Berlin. Als Projektleiterin für internationale Fachmessen jettete sie um die Welt. Ihre Yogamatte hatte die Enddreißigerin immer dabei und rollte sie auch im Büro aus, wenn sie sich schlapp fühlte. Und habe mich einmal für 5, 10 und meistens nicht länger hingelegt. Und danach einfach mal gesehen, wie viel Power ich habe, wie konzentriert ich arbeiten kann und habe das für mich erstmal genutzt. Und dann später dachte ich, es muss auch für ganz Deutschland sowas geben. Weshalb sie im Dezember 2014 in Berlin-Mitte, nicht weit entfernt vom Checkpoint Charlie, Deutschlands ersten Schlafladen eröffnete, das Nickerchen. Zu ihr kommen in der Mittagspause Angestellte aus den umliegenden Büros, pflastermüde Touristen oder gestresste Geschäftsleute, die bis spät in die Nacht arbeiten müssen. Es gibt einen großen Schlafraum und es gibt einen separaten Massageraum. Und in dem Schlafraum gibt es 10 Schlafnischen, wo man sich auf eine orthopädische Matratze hinlegt, Schlafbrille bekommt, Ohrstöpsel bekommt und dann einfach einschlummern kann. Die Nischen sind durch duftige, helle Stoffbahnen voneinander getrennt. Also wichtig ist, erstmal ohne Druck rangehen. Was passiert, passiert. Nicht sagen, ich muss unbedingt einschlafen. Und wenn man in so einen Dämmerzustand kommt, wo man nicht klar ist, schlafe ich oder bin ich wach, dann ist man genau perfekt. Die Schlafnischen heißen Wolken und sind nummeriert. Ich wage den Selbstversuch am frühen Nachmittag und liege in Wolke 2. Die Matratze ist nicht zu hart und nicht zu weich. Ich fühle mich rundum entspannt. Für etwa 5 Minuten. Dann zwickt mein linker Fuß, mein Bauch fängt an zu grummeln, im Kopf entwerfe ich die To-Do-Liste für morgen und mein Sensor meldet sich auch noch. Schon als Kind konntest du nie Mittagsschlaf, völliger Humbug, am helllichten Tag seine Zeit derart zu vertrödeln. Ich fange an, die Minuten zu zählen. Wann endlich kommt Irina? Und dann setzt der Filmriss ein. Denn von ganz weit her spüre ich irgendwann, dass sie mich sanft am Fuß berührt. Ich bin also doch noch eingeschlummert. Zu Hause stellt man sich einfach einen Wecker. Und dann ist aber auch wichtig, tatsächlich aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Weil dann ist die Gefahr zu groß, dass man eben überschläft und dann hat man die Wirkung, die man nicht haben möchte, dass man total gerädert ist und eigentlich nur weiter schlafen möchte. Also einfach aufstehen. Ja, Disziplin. Ich bin eine absolute Nachtigall. Umso mehr brauche ich auch so meine Zwischenoasen so am Tag. Als ich abends ins Hotel komme, merke ich plötzlich, wie frisch und wach ich mich fühle. Also ist doch was dran am Nickerchen. Wenn man jetzt mal 20 Minuten geschlafen hat, hält sozusagen die Erholung nicht nur 20 Minuten an, sondern durchaus 2-3 Stunden. Also was man vielleicht lernen kann, ist, dass Schlaf, der auch am Tage stattfindet, nicht unbedingt mit Faulheit und Dummheit und Bequemlichkeit verbunden werden muss. Ich mag auch sehr gerne Mittagsschlaf. Und wenn ich einen Mittagsschlaf oder ein Nickerchen gemacht habe, kann ich auch abends nochmal sozusagen zur Eule auffahren. Freut sich der Professor, der eigentlich eine ausgemachte Lerche ist und das frühe Aufstehen über alles liebt. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass Schlaf so in unserem sozialen Umfeld auch einen besseren Leumund bekommt sozusagen. Da wäre dran zu arbeiten. Schenken wir ihm mehr Aufmerksamkeit, mehr Wertschätzung. Wieso nicht den Mann, die Partnerin, den Kollegen morgens als erstes fragen, wie er, wie sie geschlafen hat? Warum unsere Schlafgewohnheiten nach Vögeln benannt sind, ist nicht bekannt. Vielleicht, weil Lerche auf Partys netter klingt als Spaßbremse und Nachtigall sympathischer als Schnarchnase? Es gibt auch noch die Goldammer. Das ist der Normalschläfer, der weder zu früh noch zu spät aufwacht. Übrigens blieb das Campingplatz-Experiment von Stefanie Grimm ohne nachhaltige Wirkung. Nach einem Monat Berliner Stadtleben wurde die Goldammer wieder zur Nachteule. Insofern war das für mich schon eine interessante Erfahrung und hat mir auch gezeigt, dass es durchaus mit meinen Lebensgewohnheiten auch zu tun hat. Das ist, glaube ich, einfach so eine Ambivalenz, die man zumindest als Eule in sich trägt, dass man auch diese Zeit gerne hat. Und sie deshalb auch ritualisiert, so wie ich. Die Nacht gehört mir. Die letzten Nachrichten. Der Moment, in dem die netten Nachbarn von gegenüber ihr Licht löschen. Die dunkle Straße. Die Stille. Und irgendwann, viel zu spät, aber zufrieden, sinke auch ich gähnend ins Bett. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.